Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday we talked about the importance of loving with action. Gestern sprachen wir darüber, wie wichtig es ist, mit Taten zu lieben. The more we learn to live this, the more it will become our natural lifestyle. Je mehr wir lernen, so zu leben, desto mehr wird es zu unserem natürlichen Lebensstil werden. Verse 19. Vers 19. We know that the truth lives within us because we demonstrate love in action, which will reassure our hearts in his presence. Wir wissen, dass die Wahrheit in uns lebt, weil wir Liebe in Taten zeigen, was unsere Herzen in seiner Gegenwart beruhigen wird. Allow me to say something. Lass mich hier etwas sagen. When the Bible says we know that the truth lives within us. Die Bibel sagt, wir wissen, dass die Wahrheit in uns lebt. When we talk about truth, we usually think about a doctrine or a statement or something. Wenn wir über Wahrheit sprechen, denken wir normalerweise an eine Lehre, eine Aussage oder etwas in dieser Art. But didn't Jesus say that he is the truth? Aber hat nicht Jesus gesagt, dass die Wahrheit ist? Since Jesus is the truth, da Jesus die Wahrheit ist, and the truth is in us and we are in the truth, und die Wahrheit in uns ist und wir in der Wahrheit sind, that means we don't really have another choice but walk in love. Haben wir keine andere Wahl, als in Liebe zu leben. Because the truth is love. Denn die Wahrheit ist Liebe. And here John is assuring us, Johannes versichert uns, that as we do this, as we learn to constantly express love in actions, dass wenn wir dies tun, nämlich lernen, Liebe ständig in Taten auszudrücken, we will assure our hearts in his presence. Wir unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen werden. Do you remember how many times I've said that everything has to do with the heart? Weißt du noch, wie oft ich gesagt habe, dass alles mit dem Herzen zu tun hat? When the Bible says here to assure our hearts, one of the meaning of these Greek words is to persuade. Wenn die Bibel sagt, unsere Herzen beruhigen, ist eine der Bedeutungen dieses griechischen Wortes überzeugen. Our hearts work so perfectly, that's how God has created us. Unsere Herzen arbeiten so perfekt, so hat Gott uns geschaffen. And our hearts can never be fooled. Unsere Herzen lassen sich nie täuschen. So how can we have hearts that are at peace, that are convinced that everything is right? Wie können wir also ein Herz haben, das in Frieden ist und davon überzeugt ist, dass alles gut ist? By living the way God told us to live, putting love into action. Indem wir so leben, wie Gott es uns gesagt hat, und Liebe in die Tat umsetzen. What is the opposite of love in action? Was ist das Gegenteil von Liebe in Aktion? I'm not sure if it's hatred. Ich bin mir nicht sicher, ob es Hass ist. Because love in action has to do, I do something good for the other. Denn Liebe in Aktion bedeutet, dass ich etwas Gutes für andere tue. So in my understanding, I prefer to think as the opposite of love in action as selfishness. Nach meinem Verständnis ziehe ich es daher vor, das Gegenteil von Liebe in Aktion als Egoismus zu betrachten. Where I only think about myself and care about myself and only want to do things for myself. Wenn ich nur an mich selbst denke, mich um mich selbst kümmere und Dinge nur für mich selbst tun möchte. I have yet to find a selfish person that has a peaceful heart. Ich habe noch nie einen egoistischen Menschen getroffen, der ein friedvolles Herz hat. And yet I know people who live selfless love, they really have a peaceful heart. Frustrated heart. Aber ich kenne Menschen, die selbstlose Liebe leben und wirklich ein friedvolles, überzeugtes Herz haben. There's one thing that I have never understood. Es gibt etwas, das ich nicht verstehe, nämlich and this is how we use as Christians the word of oh his presence. Wie wir Christen den Begriff seine Gegenwart verwenden. We go to meetings and we say, oh man, did you feel that presence of God? Wir gehen zu Versammlungen und sagen, hast du diese Gegenwart Gottes gefühlt? And then we walk out of the meeting and nothing has changed. Dann verlassen wir die Versammlung und nichts hat sich geändert. And since I'm a young person, I said, how can this be the presence of God? Seit frühester Jugend frage ich mich, wie kann das die Gegenwart Gottes sein? How can I be, experience, live in the presence of God and not be changed? Wie kann man die Gegenwart Gottes erleben und in seiner Gegenwart sein, ohne verändert zu werden? And I think a lot of what we think of as the presence of God, ich denke, dass vieles davon, was wir als Gegenwart Gottes betrachten, is more emotions and just stirred feelings than the actual experienced manifest presence of God. Mehr Emotionen und aufgewühlte Gefühle sind als die tatsächliche, erlebte, manifeste Gegenwart Gottes. If God is perfect, unconditional agape love in action, wenn Gott vollkommene, bedingungslose Agape-Liebe in Aktion ist, and I experience that presence, I don't have another option but also express that love. Und ich diese Gegenwart erlebe, bleibt mir keine andere Wahl, als diese Liebe auszudrücken. Heart will not be in real peace if you live selfishly, trust me. Glaub mir, dein Herz wird nicht in wahrem Frieden sein, wenn du selbstsüchtig lebst. But if you live selflessly and care for other people with loving actions, your heart will be in peace even in tribulation. Wenn du aber selbstlos lebst und dich liebevoll und tatkräftig um andere kümmerst, wird dein Herz auch in der Trübsal Frieden haben. I think that many times we try to find shortcuts to bring our hearts to peace. Ich denke, dass wir oft versuchen, Abkürzungen zu nehmen, um unser Herz zur Ruhe zu bringen. And then we try to find ways to fool our heart and calm our heart, but it doesn't really work. Wir versuchen, Wege zu finden, um unser Herz zu täuschen und es zu beruhigen, aber das funktioniert nicht. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? I've learned that I'm not really even supposed to be the one who gives love. Ich habe gelernt, dass ich nicht einmal derjenige sein sollte, der Liebe gibt. I know this sounds like a paradox, and I guess it is a paradox. Ich weiß, das klingt paradox, und ich denke, das ist es auch. I'm just supposed to be a channel of love. Ich sollte nur ein Kanal der Liebe sein. Think what the Bible teaches in this whole context. Denke darüber nach, was die Bibel in diesem Zusammenhang lehrt. The whole context teaches us about how much we are loved as His children. Der gesamte Kontext lehrt uns, wie sehr wir als seine Kinder geliebt werden. How we've experienced his love by him laying down the life for us. Dass wir seine Liebe erfahren haben, indem er sein Leben für uns hingegeben hat. And us loving is not something we have to do to get something, but it's just a response to how much we love by him. Andere zu lieben ist nicht etwas, das wir tun müssen, um etwas zu bekommen, sondern es ist eine Antwort darauf, wie sehr wir von ihm geliebt werden. So if you learn to see yourself much more a channel of his love than the source of love, wenn du lernst, dich selbst mehr als Kanal seiner Liebe zu sehen, statt als Quelle der Liebe, it's going to be pretty natural to love people. Wird es ganz natürlich sein, Menschen zu lieben. In fact, the only way you won't love is if the channel is all clogged up by selfishness, pride, unforgiveness. Du wirst nur dann nicht lieben, wenn der Kanal durch Egoismus, Stolz und Unversöhnlichkeit verstopft ist. So allow me to give you good advice. Ich möchte dir einen guten Rat geben. Calm your heart, bring your heart to peace by living love in action. Beruhige dein Herz, bringe dein Herz zur Ruhe, indem du Liebe in die Tat umsetzt. And I give another good advice. Und ich gebe dir einen weiteren guten Rat. Come back tomorrow and listen to us again. Sei morgen wieder da und höre uns zu. See you tomorrow. Bis morgen.